Erster Frühjahr sprachen alle Menschen auf der ganzen Erde die gleiche Sprache. Zweiter, die Menschen zogen nach Osten. Sie fanden eine große Ebene im Land Sinir und blieben dort wohnen. Dritter, sie sagten zueinander, wir machen Ziegel aus Erde und brennen sie im Feuer. Sie nutzten Ziegel als Steine und Teer als Kleber. Vierter, dann sagten sie, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm. Die Spitze soll bis zum Himmel gehen. So werden wir berühmt und bleiben zusammen. Fünfter, Gott kam vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, den die Menschen bauten. Sechster, Gott sagte, sie sind ein Volk und haben eine Sprache. Das ist erst der Anfang. Bald können sie alles tun, was sie wollen. Siebter, wir gehen jetzt hinunter und bringen ihre Sprache durcheinander. Dann versteht keiner mehr den anderen. Achter, so verteilte Gott die Menschen über die ganze Erde. Sie hörten auf, die Stadt weiter zu bauen. Neunter, die Stadt heißt Babel. Dort hat Gott die Sprache der Menschen verändert. Von dort schickte er sie in alle Länder der Welt. Zehnter, das ist die Geschichte von Sem. Sem war 100 Jahre alt, als sein Sohn Arpachsad geboren wurde. Das war 2 Jahre nach der Flut. Elfter, nach der Geburt von Arpachsad lebte Sem noch 500 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Zwölfter, Arpachsad war 35 Jahre alt, als sein Sohn Sela geboren wurde. Dreizehnter, danach lebte Arpachsad noch 403 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Vierzehnter, Sela war 30 Jahre alt, als sein Sohn Eber geboren wurde. Fünfzehnter, danach lebte Sela noch 403 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 16. Eber war 34 Jahre alt, als sein Sohn Peleg geboren wurde. 17. Danach lebte Eber noch 430 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 18. Peleg war 30 Jahre alt, als sein Sohn Reu geboren wurde. 19. Danach lebte Peleg noch 209 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 20. Reu war 32 Jahre alt, als sein Sohn Serug geboren wurde. 21. Danach lebte Reu noch 207 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 22. Serug war 30 Jahre alt, als sein Sohn Nahor geboren wurde. 23. Danach lebte Serug noch 200 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 24. Nahor war 29 Jahre alt, als sein Sohn Tara geboren wurde. 25. Danach lebte Nahor noch 119 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 26. Tara war 70 Jahre alt. Er war der Vater von Abram, Nahor und Haran. 27. Das ist die Geschichte von Tara. Tara hatte 3 Söhne, Abram, Nahor und Haran. Haran war der Vater von Lot. 28. Haran starb in seiner Heimatstadt Ur in Chaldäa. Sein Vater Tara lebte zu dieser Zeit noch. 29. Abram und Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai. Nahors Frau hieß Milka. Milka war die Tochter von Haran. 30. Sarai konnte aber keine Kinder bekommen. Sie hatte kein Kind. 31. Tara nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai. Sie verließen Ur, um nach Kanaan zu gehen. Sie kamen bis nach Haran und blieben dort. 32. Tara wurde 205 Jahre alt. Dann starb er in der Stadt Haran.